Heiliger Geist. Oh, nimm uns ein heute Abend. Oh, wir machen uns auf. Wir machen uns auf für dich. Oh, mach dich weit. Mach dich auf. Mach dich auf. Danke, Herr, dass du hier bist. Oh, wir machen uns weit. Wir machen uns weit. Wir machen uns weit auf. Für deine Gegenwart. Oh, wir erheben dich, Herr. Wir erheben dich. Oh, wir erheben dich, Herr. Den Schönsten der Schönen. Oh, den alle Nationen begehren. Nach dem jeder Mensch sich im Tiefsten sehnt. Danke, dass du hier bist, oh, König der Könige und Herr der Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, füll uns auf, füll uns auf, füll uns auf. Oh, lass dich füllen. Lass dich füllen von ihm. Lass dich füllen. Tu alles andere weg. Lass dich füllen. Herr, wir lassen uns füllen von dir, Heiliger Geist, heute Abend. Oh, es ist dein Abend. Es ist dein Abend. Warte nicht auf morgen früh. Heute Abend, heute Abend, heute Abend. Nimm alles. Nimm alles, Herr, wir nehmen alles. Wir nehmen alles. Wir sind hungrig und durstig nach dir. Halleluja, danke, dass du uns füllst. Auch heute schon mit deinem Feuer, mit deinem Feuer, mit deinem Feuer, mit deinem Feuer, mit deinem Feuer, Herr, mit deinem Feuer. Danke, dass du mit deinem Feuer kommst. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, Feuer, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer. Neues Feuer in aller Livestream. Halleluja, neues Feuer, neues Feuer, neues Feuer. Oh, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, für dein Feuer, das uns anzündest. Oh, danke, Herr, jede Schicht kommt weg, jedes Trauerkleid. Oh, schüttel mal jedes Trauerkleid ab, jedes Trauerkleid, Jammer. Kleid. Es gibt auch so Jammerkleider. Boah. Wir haben keine Jammerkleider. Das hatten die Israeliten in der Wüste und es war nicht so gut. Wir haben keine Jammerkleider. Jammerlappen. Hast kein Jammerlappen an. Du bist kein Jammerlappen. Danke, Herr, dass wir keine Jammerlappen sind. Du bist kein Jammerlappen. Boah, sondern du hast... Halleluja, du hast überwunden. Danke, Herr. Danke, Jesus, für diesen Geist der Überwinder. Den Geist der Überwinder, der heute hier ist. Halleluja. Diesen Geist des Feuers, der uns bei weitem überwinden lässt. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Ah, wir geben uns neu hin. Sag ihm einfach, Herr, ich gebe dich mir, mich dir neu hin. Ich gebe mich dir neu hin. Ich gebe mich dir neu hin. Mit Haut und Haar. Mit allem, was in mir ist. Oh. Oh. Komm mit deiner Füllung, Herr. Komm mit deiner Füllung. Komm mit deiner Füllung, Herr. Wir können nicht erst bis zur Konferenz warten. Wir brauchen jetzt schon. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Herr, wir machen unser Herz weit. Unser Herz weit. Weit, dass du jeden Winkel unserer Seele, unseres Körpers, unseres Geistes ausfüllen kannst. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke auch für dein reinigendes Feuer. Danke, dass du es reinigst. Dass du es reinigst. Oh ja, von aller Jammerei oder allem Motzen. Halleluja, danke, Herr. Danke, Jesus. Jeder Ängstlichkeit. Danke, Herr, dass du uns reinigst. Oh, danke, Herr, des tiefen, oh, diesen tiefen Ausputz, den du machst. Und dass du uns an dein Herz ziehst heute Abend. Oh, danke, Herr, dass du jeden Einzelnen an deine Brust ziehst. Oh, wo wir deinen Herzschlag hören. Oh, danke, Herr. Danke für deinen Herzschlag. Danke. Danke, dass wir bestimmt sind, dich zu hören und an deiner Brust zu liegen und nicht weit weg zu sein, sondern nah zu sein. Nah, nah. Und er hat dich nah, rangezogen. Er wollte nie, dass du weit weg bist. Er hat aber gewollt, dass du ganz nah bei ihm bist. Dass wir nah leben. Und wir leben nah. Oh, danke, Herr, dass du uns nah, zu dich rangezogen hast, in dich hinein. Und dass du sogar in uns lebst. Danke, Herr. Halleluja. Und ich hatte so, Halleluja, Offenbarung 1, diese Stelle, 12 Folgen. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades und des Totenreichs. Halleluja. Jesus, wir danken dir, dass wir dich vor uns sehen, als den, der überwunden hat und als der, der die Schlüssel des Todes hat und des Totenreichs. Halleluja. Danke für deine Augen. Halleluja, die wie Feuer sind, Feuer vor Liebe. Sieh sie mal, gerade sieh dein Herrn mit Augen, mit Feuer der Liebe, die dich anschauen. Deine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und dass du lebst. Danke, Herr. Ich danke dir, dass du dein Leben heute Abend verbreitest in jedem Einzelnen. Und nimm sein Leben auf. Herr, wir nehmen dein Leben auf. Dass wir bestimmt sind zu leben. Zu leben. Jede Zelle lebt. Und unsere Seele lebt. Und unser Geist lebt. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du dein Leben neu lebendig machst. In jedem Einzelnen. In jedem Einzelnen. Mach dein Leben. uns lebendig machst. Und alles wird lebendig bei uns. Er sagt dir, fürchte dich nicht vor dem Tod, denn ich habe ihn überwunden. Fürchte dich nicht vor Krankheit, denn ich habe sie besiegt. Gibt es jemanden, du hast dich vor Krankheit gefürchtet oder vor einer bestimmten Krankheit? Gott will dich heute Abend freimachen. Streck deine Hand aus, wenn du irgendwie unter Furcht vor einer bestimmten Krankheit gelitten hast. Streck die Hand aus. Das Joch ist zerbrochen. Das Joch ist zerbrochen. Ich breche diese Lüge. Ich breche diese Macht der Angst jetzt im Namen Jesus über dir. Sei frei und los. Sei frei und los. Sei frei und los. Sei frei und los von dieser Angst, von dieser Krankheit in dem Namen Jesus. In Jesu Namen. Ich segne dich mit diesem Bewusstsein, ein Überwinderin zu sein, durch den, der überwunden hat, jede Krankheit und jedes Gebrechen. Den Sieg darüber errungen hat. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Segne dich. Segne dich mit dieser Überwinderkraft. Halleluja. Und darüber zu lachen. Darüber zu lachen. Darüber zu lachen. Nicht mehr zu fürchten. Dich nicht mehr zu fürchten, sondern zu lachen. Er hat dir ein Lachen geschenkt. Er hat dir ein Lachen geschenkt. Er hat dir ein Lachen geschenkt. Und er sagt, du hast schon überwunden. Du hast schon überwunden. Du hast schon überwunden. Weil ich in dir überwunden habe. In Jesu Namen. Amen. You take it. Und jeder, auch den es Livestream und den Kameras irgendwie betrifft, nimm das. Nimm das. Er hat überwunden. Jede Krankheit, jedes Gebrechen. Sodass du auch überwunden hast. Und er hat dich noch, den Eindruck, Gott sagt wirklich, fürchte dich nicht vor dem, was Menschen sagen. Fürchte dich nicht vor dem, was Menschen sagen. Was auch immer sie sagen. Sie sagen immer irgendwas. Aber Gott möchte, wenn dich das wirklich wie ein Joch drunten gehalten hat. Oh, was sagen die Menschen? Was sagen die Menschen? Gott möchte dich freisetzen, gerade jetzt. Gibt es jemanden, streck deine Hand aus. Und du, da war eine Menschenfurcht einfach und du wusstest nicht, boah, wie soll ich die überwinden, wie soll ich frei werden davon, Menschen freimütig von Jesus zu erzählen zum Beispiel. Gott will dich heute Abend freisetzen. Halleluja, Halleluja, danke Jesus, danke Jesus. Genau, komm nach vorne. Sei frei und los im Namen Jesus. Sei frei und los von diesem Joch, was Menschen sagen. Was auch immer sie sagen, ich segne dich. Was auch immer sie sagen, was auch immer sie sagen, segne dich, nicht abhängig davon zu sein. Jesu Namen. Frei von Menschenfurcht. Amen. Amen. Sei frei und los von Menschenfurcht. Frei und los. Frei und los, frei und los. In dieser Kette, was sagen sie, wenn sie erkennen, dass ich ein heißer Christ bin? Was sagen sie, was denken sie? Oh ja, er hat dir ein Lachen geschenkt, er hat dir ein Lachen über deine Feinde geschenkt. Ein Lachen über deine Feinde. Jesu Namen, ein Lachen über deine Feinde. Halleluja. Du liebst die Menschen, du liebst sie. Von Menschenfurcht. Frei und los, frei und los, frei und los. Sollen sie denken, was sie denken? Sei frei und los, sei frei und los, sei frei und los, sei frei und los, sei frei und los, frei und los von dieser Menschenfurcht in Jesu Namen. Was auch irgendjemand denkt von dir, sei frei und los. Es braucht zerbrochen. Ich sage zerbrochen über dir, dieses Joch. Zerbrochen, zerbrochen. Auch ich sage jede Blutlinie zerbrochen im Namen Jesus, in Jesu Namen zerbrochen. Und Freiheit, Freiheit, Freiheit von Menschenfurcht. Freiheit, das Freiheit. Sag mal, ich bin frei von Menschenfurcht. Halleluja, ich öffne meinen Mund und sage, was immer mir Gott sagt, was ich sagen soll. Und ich fürchte mich nicht, was sie sagen. Ich bin kühn und mutig. Ich bin stark und mutig. Und sie werden sich noch wundern, was da alles aus mir herauskommt. Juhu! Danke, Jesus! Juhu! Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist kühn und mutig. Du bist kühn und mutig. Du bist kühn und mutig. Du bist kühn und mutig. Halleluja. Oh Gott, ist so wunderbar. In ihm siehst du es, wer sie will. Sieh dir einfach die Evangelien auch an. Sieh dir Jesus an, der überhaupt nicht menschenfürchtig war. Also an ihm können wir es wirklich absolut lernen, weil er hatte keine Angst vor dem Tod. Von Anfang an wollten sie ihn umbringen, wollten ihn die Klippe runterstoßen. Und er hatte einfach keine Angst. Das ist so wunderbar. Ich glaube, wenn wir diese Angst überwunden haben, weil das uns jemand umbringen kann, dann gibt es eigentlich nichts anderes, ne? Ne? Also. Mach doch entspannt, oder? Halleluja. Geht's euch gut in der Gegenwart Gottes? Ist es nicht wunderbar? Danke, Herr, für diese Gegenwart. Geben wir unserem Lobpreisteam mal kräftigen Applaus. Wie wunderbar, schön, dass ihr alle da seid am Auffahrtstag, wie die Schweizer sagen. Ihr lieben Schweizer, seid gegrüßt. Gebt ihr mal einen kräftigen Applaus, auch die Österreicher. Halleluja. Himmelfahrt bei uns. Uffahrt, ne? Uffahrtstag. Uffahrt. Wie schön, wie wunderbar. Halleluja. Und ich wollte heute am Anfang, bevor wir zwei wunderbare, starke Stunden hören, wollte ich mal wieder, dass jemand ein Zeugnis in 3 Minuten von seinem Leben vor der Bekehrung, wie er sich bekehrt hat und was seitdem ist, in 3 Minuten erzählen. Wer möchte das machen? Marina, yes. Komm nach vorne, gebt ihr einen kräftigen Applaus. Und hängt euch dran, dann lernen wir davon. Und jemand stoppt mal die Zeit. Das mal in einer Stunde. Ja, also ich bin katholisch aufgewachsen, musste jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und damals war das einfach ein strafender Gott und man musste ruhig sein und ja nichts reden und so. Also es war also völlig religiös halt. Und als ich 18 war, konnte ich da endlich raus und bin weg von der Kirche und von Gott auch und habe dann bis 35 einfach ein Leben geführt ohne Gott. Am Ende von den 35 Jahren war das so, dass ich dann 3 Jobs hatte und eine Beziehung, die nicht funktioniert hat. Und da war damals der 11. September. Und da ist mein ganzes Leben dann zusammengebrochen, weil ich gedacht habe, wie kann jemand, ein Mensch, so viele Menschen in den Tod führen und so. Also das war völlig daneben. Und ich habe dann Psychose gehabt, war dann mehrmals in der Psychiatrie und so. Und dann war 2005 das so, dass ich unserer Hausmeisterin begegnet bin im Einkaufen. Und die hat mir dann von Jesus erzählt und von der Gemeinde hier, das war damals in Kirchen-Dellinsfurt. Dann hat sie gesagt, sie schmeißt was in der Briefkasten rein. Dann habe ich gesagt, okay, mir ging es damals auch dann nicht gut und so. Und bin dann da mitgegangen und dann bin ich da wirklich, sonntags war dann große Veranstaltung und so. Und ich bin da schon reingelaufen, habe nur geweint und so und habe gedacht, oh, was ist denn der da? Und unser Pastor, ich muss das immer wieder erzählen, weil ich es so goldig fand, Pastor Georg stand vorne und dann sage ich zu mir, wer ist denn das? Und dann sagt, das ist unser Pastor. Und dann sage ich, das ist ja ein Model und kein Pfarrer. Also ich habe... Weil damals, also nichts gegen die katholischen Pfarrer, aber die waren halt alle Ü 70 und Pastor Georg war in meinem Alter und ich, also das war irgendwie völlig abnormal für mich, gell? Und ich saß dann da mit offenem Mund und habe gedacht, die predigt auch ganz anders wie in der katholischen Kirche, gell? Und von dem hat sich dann mein Leben völlig verändert. Ich muss dazu sagen, davor, als ich am Ende war, war ich in England, habe einen Freund gehabt und da war in Worcester ein riesiger Jesus in der Kirche, in der Kathedrale. Und da habe ich schon nach Gott geschrien und habe gesagt, wenn es dich gibt, dann mach was mit meinem Leben. Ich bin total unglücklich. Und Micha war da praktisch die Gebetserhörung. Und seit ich jetzt hier in der Gemeinde bin, das ist jetzt 20 Jahre her, hat sich mein Leben total verändert. Ich habe dann auch, konnte ich nie mit dem Rauchen aufhören. Das war dann echt auch völlig übernatürlich. Da wusste ich dann, das kann nur Gott machen, weil ich war total schwach und so und auch mit anderen Sachen sind einfach gegangen und Gott wirkt immer weiter und das Leben hat sich total verändert und das, was ich erkannt habe, ist einfach die Gemeinschaft und die Gemeinde. Das ist so eine Liebesgemeinde hier und Irina hat mich damals begleitet, die war ja noch am Anfang völlig daneben und Micha auch, hat mich auch begleitet und ich kann nur sagen, such dir einen guten Leiter, jetzt nicht alle zur Irina, aber das war wirklich einfach, ja, das hat mich total hochgehoben und rausgehoben und mein Leben hat sich verändert zum Positiven. In allem. Menschen werden geheilt, befreit. Also Gott kann mich jetzt so benutzen und das ist so schön, wenn man Menschen ins Reich Gottes bringen darf. Ja, genau. Ja, und an dir sieht man wirklich, du machst genau das evangelistisch, was dir widerfahren ist, gibst du anderen weiter und das ist echt so stark. War das nicht ein super Zeugnis? Bist du ermutigt, es weiterzugeben? Auch wunderbar, ne? Oh, das ist stark. Und jetzt wollen wir, Halleluja, begrüßen wir unseren wunderbaren, wer fängt an? Christian, der gibt uns heute das Wort. Freut ihr euch? Zieht von ihm, zieht von Andreas. Danach, zweite Stunde. Ich wusste gar nicht, dass hier vorne lauter Models stehen. Spaß. Okay, fangen wir an. Bevor ich jetzt hier noch rot werde dann. Wir sind in unserer Berufung, Model. Letzte Stunde zum Thema Berufung hatte ich so vor. Wir haben uns das Ganze angeschaut, in was wir berufen sind. Ja, wir haben angeguckt, dass jeder von uns berufen ist, dass jeder die Berufung hat, Menschen zu heilen, Menschen zu Jesus zu führen, dass er aber auch eine persönliche Berufung hat. Wir haben uns angeguckt, dass wir die Kranken heilen dürfen, dass es auch zu unserer Berufung gehört. Wir haben uns angeschaut, dass wir vom Heiligen Geist uns auch führen lassen sollten bei unserer Berufung und nicht einfach das jetzt tun und sagen, ich gehe jetzt morgen nach Alaska und macht da irgendwas, sondern es sollte immer vom Heiligen Geist geführt sein. Und wir haben uns, wie gesagt, auch die persönlichen Berufungen angeschaut, wie es sichtbar wird, wie ich erkennen kann, was meine persönliche Berufung ist. Und wir haben auch angeschaut, dass jeder von uns einzigartig ist, ja, also du hast nicht die gleiche Berufung wie ich habe nicht die gleiche Berufung wie du, sondern es hat Gott für jeden Einzelnen was vorbereitet und er hat uns auch das letztendlich in uns hineingelegt. Und wir haben gesehen, dass das Ganze auch kein Zufall ist, dass unsere Leidenschaften, die wir so haben, was uns Spaß macht, dass es kein Zufall ist, sondern dass es in uns hineingelegt wurde, dass das Wollen letztendlich in uns hineingelegt wurde, aber auch dann das Vollbringen, wenn wir die ersten Schritte machen, dass unsere Gaben kein Zufall ist, was uns Spaß macht, Freude macht und auch, dass unsere Lebenserfahrungen, die wir bisher gemacht haben, ob positiv oder auch negativ, auch nicht immer Zufall sind, sondern dass wir dadurch geformt wurden. Ich sage jetzt nicht, dass Gott das alles geschickt hat, aber ich sage, Gott hat es dazu gebraucht, um uns zu formen, auch für unsere Berufung. Letztes Mal haben wir uns, der sich noch erinnert, die Biografien angeschaut von Reinhard Bonnke, von Catherine Kuhlman und von Smith Wigglesworth. Schon schwierig auszusprechen. Und wir haben dabei auch Folgendes festgestellt, dass keiner von denen den vollständigen Plan schon von, er kam auf die Welt, konnte sprechen, jetzt wusste er, genau das tue ich. Also das wusste keiner, sondern sie sind langsam reingegangen. Ja, Reinhard Bonnke wusste es schon relativ früh, haben wir auch gesehen. Aber trotzdem, es war ein Weg, dort komplett reinzukommen und Millionen von Menschen zu bekehren. Alle mussten durch eine Phase des Gehorsams gehen. Auch das haben wir gesehen, wo wir uns die Biografien angeschaut haben. Sie erlebten Umwege, teilweise auch Niederlagen, Wartezeiten. Aber das Ganze hat sie geformt. Es hat sie geformt dahin, wo Gott sie haben wollte. Und alle blieben nicht nur bei der Berufung, sondern sie blieben bei dem, der sie beruft hat, bei Gott. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir nicht davon abweichen. Genau. Jetzt haben wir, wie gesagt, alles Mögliche angeschaut, was die Berufung ist, wie wir reinkommen, was deine persönliche Berufung ist, wie wir da drin leben, wie es bei anderen so abgelaufen ist. Und heute möchte ich jetzt zum Schluss nochmal drauf eingehen, wie bleiben wir in unserem Leben, in unserer Berufung. Also ich gehe jetzt da davon aus, jeder hat so über die Stunden hinweg jetzt, das hat sich auch verteilt, seine Berufung mehr oder weniger gefunden von mir. Also ich hoffe einfach, dass jeder auch, wenn er noch nicht wusste, zu was er berufen ist, dass er da zumindest einen Hinweis bekommen hat bei dem Ganzen. Aber jetzt ist es wichtig, weiterzugehen und da drin zu bleiben. Und für alle die schon in ihrer Berufung leben, ist es auch ganz, ganz wichtig, da drin zu bleiben. Und der erste Schlüssel, den ich euch und mir geben möchte, ist die Verbindung mit Gott. Die Berufung kommt von Gott und sie bleibt nur lebendig, wenn wir in dieser Verbindung mit Gott bleiben. Wenn die Beziehung nachlässt, verliert auch letztendlich der Auftrag, den wir haben, und seine Kraft. Weil nur durch diese Beziehung, nur durch ihn können wir diesen Auftrag erfüllen. Und so mehr wir uns von ihm abschneiden, umso mehr wir weiter weg von ihm kommen, desto weniger oder desto mehr verliert es dann an Kraft, unseren Auftrag auch überhaupt auszuführen. Weil von ihm kommt es, von ihm kommt auch dieser Drang, von ihm kommt dieser Zug, von ihm kommt letztendlich alles, was du brauchst für diese Berufung. Und wenn du davon abweichst, dann merkst du, wie auch deine Berufung, dieser Zug langsam verblasst. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder vielleicht schon mal erfahren habt, wenn du... Ja, also ich persönlich merke es auch schon nach 1-2 Wochen, wenn ich mich nicht ganz so beschäftige mit Gott, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich mehr andere Sachen mache oder abgelenkt bin, dann merke ich, wie ich den Zug verliere. Dann merke ich, es wird so schwieriger und man könnte auch noch das und jenes mal machen und man könnte ein bisschen ausschweifen, dahin gehen oder dorthin gehen. Ja, da fehlt dann wieder der Zug und dann muss ich mich wieder fokussieren, ausrichten auf ihn und dann kommt der Zug wieder, dann kommt dieser Hunger wieder und dann geht's wieder weiter. Weiß nicht, ob ich da allein bin oder ob ihr das auch schon mal festgestellt habt. In Johannes 15, Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der trägt viel Frucht und ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne ihn werden wir unsere Berufung auch nie erfüllen. Wir werden den Weg nicht erfolgreich abschließen können, wir werden scheitern letztendlich ohne ihn. Weil wir brauchen diese Quelle, wir müssen angeschlossen sein an ihm, ohne ihn funktioniert jetzt einfach nicht. Und auch ganz wichtig in dem Punkt ist, Berufung an sich, ich habe es mal so genannt, lebt aus dem Frieden, aus der Stille heraus und nicht aus dem Programm. Was will ich damit sagen? Wenn du jeden Tag Programm hast, eins nach dem anderen mache ich das, deine Berufung wird scheitern. Es wird einfach nicht funktionieren. Du solltest immer aus der Ruhe heraus, aus der Stille heraus mit ihm vorwärts gehen. Genau, ich habe da auch mal so eine Frage noch neben als Hinweis hingeschrieben. Ja, letztendlich, wo du dich immer wieder prüfen kannst, diene ich immer noch aus Gottes Gegenwart heraus oder aus Pflichtgefühl, weil ich es muss? Ja? Also sobald du Pflichtgefühl verspürst, sobald es schwer wird, oh, ich muss da schon wieder in die Gemeinde, ich muss da schon wieder eine Stunde halten, oh, ich muss da schon wieder in den Kinderdienst gehen, oh, ich muss da schon wieder putzen, oh, ich muss da schon wieder, was weiß ich, Kamera, sehe ich gerade Tobi, ja, machen. Lobpreis gibt es nicht, ne. Putzen auch nicht, ne. Predigen auch nicht. Aber vielleicht irgendwo anders, ich weiß es nicht. Sollte es sein oder irgendwie mal vorkommen können, dass du es als Pflichtgefühl siehst, dann geh zurück. Geh zurück in diese Ruhe hinein. Geh zurück in diese Stille hinein. Lass dich auftanken und geh neu. Fang neu an. Weil Pflichtgefühl ist nicht bei Gott. Gott, wenn du von Gott angetrieben wirst, wenn du von Gott aus was tust, dann ist es immer wow. Ja, dann ist es immer ich will, dann ist immer ein Ziehen da dahinter. Da ist immer, ja, vielleicht sagt deine Seele in dem Moment, ah, ich könnte jetzt vielleicht was anderes. Ja, aber trotzdem ist dieses Ziehen da. Es ist dieses Ziehen da, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt, weil ich weiß, das gibt mir selber wieder auch, Gott fühlt einen ja selber auch immer wieder, wenn man dient. Und deswegen einfach Neues ausrichten, Neues fokussieren als Tipp und dann weitergehen. Genau. Mein zweiter Schlüssel, den ich mitgebracht habe, ist Treue im Alltag. Berufung ist nicht immer der große Moment. Ja? Es ist nicht immer das, dass alle zujubeln und alle sagen, wow, hast du wieder genial gemacht. Wow, hey, hast du heute wieder genial geputzt. Das war so genial, ja. Das war so cool, was du da gemacht hast. Und da glänzt ja alles, ja, und blitzert's. Dies ist schön, das zu hören, ja, es ist sicherlich schön, das zu hören, aber Berufung sind immer auch irgendwo kleine Entscheidungen im Alltag. Es ist nicht immer der riesengroße Moment, dass du sagst, jeden Tag, ich bekomme da jetzt den Riesenapplaus da dafür oder ich mache was Riesengroßes heute, bekehre ich wieder 70 Millionen Leute an einem Tag, ist auch cool, ja, sollte man mal mehr haben, aber es sind auch die kleinen Treue-Schritte. Es ist auch, wenn es keiner sieht, dass du was tust. Es ist auch das, wo keiner dir mordsmäßig applaudiert. Ich sag dir, Gott sieht es. Gott sieht es. Und umso treuer du im Kleinen bist, desto mehr traut dir Gott auch wieder zu. Und desto mehr Verantwortung gibt er dir dann auch wieder. Also es sind die kleinen Dinge, die einen vorwärts bringen. Es ist nicht gleich, dass dich jemand auf die Bühne hebt oder was auch immer du dir vorstellst. Ich weiß es nicht. Hat ja jeder auch so seine anderen Vorstellungen. Der eine möchte ja gar nicht auf die Bühne. Das wäre ihm dann wieder unangenehm. Aber es ist nicht immer gleich das Große. Es sind die kleinen Schritte letztendlich. Das haben wir auch bei Reinhard Bonnke gesehen. Der stand auch nicht gleich vor Millionen von Menschen. Der stand erstmal vor einer ganz kleinen Veranstaltung. Genau, im Lukas 16, Vers 10 heißt es, wer im Geringen treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wir sehen das auch immer wieder in der Bibel. Ja, Josef zum Beispiel, er verbrachte jahrelang als Sklave, jahrelang als, ich sag mal, damals angesehen wie ein Hund. Also ein Sklave war nicht mehr wert wie so ein Hund oder irgendwas anderes. Er verbrachte jahrelang, er hatte keine große Bühne, kein Riesenpublikum irgendwie, aber er war treu. Er war treu. Er hat das weitergegeben, das gemacht, was ihm Gott letztendlich gegeben hat. David, bevor er König war, hütete jahrelang die Schafe. Er ist nicht als König geboren und sagt, boah, da ist es und so weiter, sondern es ging ja auch sogar, wo er König war, ging es auch noch weiter. Auch da war es einfach, es waren Wege. Genau. Und Ja, so soll das letztendlich auch bei uns sein. Lasst uns da wirklich im Kleinen treu sein. Mir fällt gerade einfach ein, ja, ich weiß nicht warum, aber ich nehme es jetzt einfach mal als Beispiel. Lobpreis, ja, du wirst wahrscheinlich nicht gleich zu Irina gehen und sagen, so, jetzt bin ich da, Irina, ich weiß, du hast auf mich gewartet, am Sonntag singe ich. Ja, wird Irina sagen, schwierig wahrscheinlich, ja. Sondern es sind die kleinen Schritte, regelmäßig in die Lobpreisprobe gehen, regelmäßig einen Schritt weiter, bis du dann da oben mal stehst, vielleicht dann als dritter Sänger, Sängerin oder Sänger. Ja, und es entwickelt sich letztendlich, sind Wege dahin. Ja, ich vergleiche es dann einfach auch bei mir. Ich bin auch nicht gleich hier gestanden und habe gepredigt, wie ich zum Georg gekommen wäre. Er hat gesagt, hey Georg, ich weiß, du hast auf mich gewartet. Du suchst da eh noch mal einen Prediger und jetzt bin ich da. Ja, freuen wir uns alle. Dann hätte Georg wahrscheinlich gesagt, schwierig. Ja, zumal ich wahrscheinlich ja 3 Minuten ausgehalten hätte hier vorne. Also es sind kleine Schritte. Ich habe geübt. Ich habe gelernt. Ich habe Kritik in Anführungszeichen bekommen, um mich zu verbessern und das und das und das. Es wurde geschliffen auch bei mir. Ich glaube, wenn ich irgendwo da auf die Bühne, war wahrscheinlich noch viel Stolz auch dabei gewesen und so weiter. Und es musste erstmal alles geformt und geschliffen werden, um dann weiterzugehen und weiterzumachen. Und das ist nichts Schlimmes, sondern es ist was Gutes. Es ist auch was Geniales, wenn du Leiter hast bei dir, die dir auch mal sagen, hey, das oder das kannst du besser machen oder hey, das war gut, aber ja, das ist, fass es nicht auf und sag, boah, was will der jetzt schon wieder von mir oder die von mir jetzt schon wieder und ja, nein, es ist ein Schleifen, es ist ein Vorankommen, es ist eigentlich letztendlich, musst dich anspornen und sagen, wow, danke, ja, und das nehme ich jetzt wieder und setze es nächstes Mal um und dann geht's weiter. Es sind die kleinen Schritte. Genau. Mein dritter Schlüssel ist die Identität vor Funktion. Was meine ich? Ich glaube, einer der größten Fallstricke in einer Berufung ist, wenn wir unsere Identität mit unserer Rolle verwechseln. Also was meine ich da damit? Ich bin Prediger, Jugendleiter, Missionar oder was auch immer. Und wenn das wegfällt, dann bin ich auf einmal nichts mehr. Und es ist gefährlich. Wenn du dich so mit deiner Rolle identifizierst, ja, ich bin, was weiß ich, ihr wisst schon, was ich meine, ja. Ich bin jetzt da ganz toll im Lobpreis und habe Lobpreisleitung oder ich bin jetzt da Leiter von irgendwas und auf einmal bin ich es nicht mehr. Und das ist meine Identität aber, weil jeder gesagt hat, hey, das machst du so toll und auf einmal fällt das weg, dann kann es schwierig werden. Das ist auch, im Job habe ich das schon so oft erlebt, da war einer 1, 2, 3 Jahre ganz oben und hat dann hat alles gut funktioniert und auf einmal funktioniert es nicht mehr und er ist nicht mehr in dieser Position und er hat sich so damit identifiziert und jeder hat ihn so gesehen, dann ist der Burnout vorprogrammiert. Also der kommt damit erstmal nicht mehr klar. Und genauso ist es aber auch im Dienst bei uns und in unserer Berufung. Ja, es ist unsere Berufung, aber es ist nicht unsere Identität. Unsere Identität ist, ich bin ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Ich bin hochversetzt mit Jesus an himmlische Orte. So wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ich bin am höchsten Platz. Ich bin wertvoll. Ich bin, ja, der Gott, wo Gott mich geschaffen hat. Derjenige bin ich. In Jesus ist alles. Da bin ich alles letztendlich. Und aber es hat nichts mit meiner Berufung zu tun. In erster Linie, wer ich bin. Sondern wir alle sind Kinder Gottes, wir alle sind hochversetzt und keiner ist ein bisschen höher versetzt oder ein bisschen niedriger versetzt, sondern wir sind alle in den gleichen Ort versetzt, nämlich in Jesus Christus, der zur Rechten des Vaters sitzt. Egal mal, was wir für eine Berufung haben, ob wir putzen, Empfang machen, Lobpreis machen, predigen oder was auch immer. Unsere Identität ist eine andere. Und das müssen wir wirklich wissen. Weil auch da gibt es viele wie soll ich sagen, Anstöße, wenn dann mal irgendwie was reinkommt oder wenn man dann mal wechselt oder wenn man sagt, ja, aus welchen Gründen auch immer funktioniert es da gerade nicht so. Wenn das deine Identität ist, dann fühlst du dich angegriffen, das wird dann persönlich und dann bist du weg. Ja, weil der Anstoß, der frisst dich auf. Genau. Deine Berufung ist das, was du tust. Deine Identität ist das, was du bist. Ein Kind Gottes. Du kannst deine Berufung nur als Kind Gottes machen, okay? Aber es ist trotzdem das, was du tust und nicht wer du bist. Okay. Vierter Punkt. Demut im Erfolg. Immer wissen, von wem es kommt. Amen. Auch das wird oft übersehen. Weil wenn es mal läuft, ja, und wenn alles super cool ist, kann man leicht vergessen, woher man es bekommen hat oder woher man es bekommt. Und auch das schon oft im Job gesehen, ja, alle jubeln, er wird gelobt von den Chefs und Vorständen und was weiß ich was alles, ja. Und wenn es dann nicht mehr funktioniert, ist es schwierig. Wir hier wissen, von wem wir es bekommen. Wir hier wissen, wo unsere Kraftquelle sein muss. Wir hier wissen, ja, dass es nicht aus uns herauskommt, sondern dass, wenn, dann er durch uns wirkt. Und es ist dann oft gefährlich, wenn Menschen sagen oder dir zujubeln oder sagen, das machst du so genial und du bist der beste Kindermitarbeiter, den wir haben und du bist der beste Sänger oder Sängerin, die wir haben oder was auch immer, beste Kamera, keine Ahnung was. Ja, da ist die Gefahr einfach groß, in Stolz reinzukommen. Und Stolz kommt mit dem Erfolg. Und letztendlich ist es dann auch so, dass umso mehr Stolz auch reinkommt, umso mehr, wie soll ich sagen, Festigkeit. Ja, wenn du jeden, was weiß ich, übertreibe es jetzt einmal, wenn du jeden Sonntag deinen Jubel abbekommst, ja, und sagst, hey, das ist der Beste, das ist der Genialste, ja, dann kann es leicht passieren, dass du dann auch aufhörst, vor dem Sonntag mal auf die Knie zu gehen und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Weil du denkst dir, hey, ich kann's doch. Und das ist Stolz. Wir sollten niemals vergessen, von wem wir es haben und wo die Kraft herkommt und wo das Vollbringen auch herkommt. Es kommt immer von Jesus. Immer. Egal, wie gut du gerade bist, es kommt nicht von dir, es kommt von ihm. Und wenn du das weitergehst in dieser Demut, dann wirst du auch weiterhin Erfolg haben und dann wird er dich auch weiterhin führen. Ja, und ich habe auch schon, auch in Gemeinden habe ich schon erlebt, diejenigen, die dann oben stehen, also jetzt nicht bei uns, in Gemeinden, nicht bei uns, ja, habe ich auch schon erlebt, diejenigen, die dann oben stehen, ja, die nehmen teilweise auch gar keine Ratschläge mehr an, weil sie dann sagen, was willst du denn von mir? Ja, ich stehe doch schon da oben, was will der jetzt mir noch sagen? Ich weiß doch schon alles, ich habe doch schon alles. Da wird gar nicht mehr drauf gehört. Und wenn wir auch die Gottesmänner anschauen, die dann auf diesem Level sind und nicht mehr hören, die enden oft nicht gut. Die enden oft ganz, ganz fatal, ist es da passiert, dass sie in der falschen Richtung landen und komplett, wo du denkst, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ja, also Demut. Demut ist ganz, ganz, ganz wichtig. 1. Korinther 4, Vers 7 heißt es, woher nimmst du dir das Recht dazu? Bist du etwas Besonderes? Alles, was du besitzt, hat Gott dir doch geschenkt. Hat er dir aber alles geschenkt, wie kannst du dann damit prahlen, als wäre es dein eigener Verdienst? Es ist nicht euer Verdienst. Es ist auch nicht mein Verdienst. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich hier stehe. Es ist nicht mein Verdienst, sondern es ist letztendlich alles Gnade. Es ist Gnade. Paulus hat's verstanden. Reinhard Bonnke sagte, das Fundament meines Dienstes ist Gottes Berufung, nicht meine Fähigkeit. Smith Wigglesworth sagte, ich stehe hier als eines der größten Rätsel der Welt. Es war nie ein schwächerer Mann auf der Bühne. Das Geheimnis ist, dass der Heilige Geist kam. Auch er hat's verstanden. Ja. Und 1. Petrus 5, Vers 5 heißt es noch, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und das sehen wir auch schon bei Jesus. Er war auf dieser Welt. Da konnten jeder Sündner oder der schlimmste Sünder, die schlimmste Hure konnte kommen. Ja, der Zolleinnehmer konnte kommen, der alles Mögliche genommen hat. Und Jesus hat ihn nicht in keinster Weise weggeschickt, sondern er kam sogar zu ihm zum Essen. Ja, er nahm alle an, alle Sünder nahm er an, außer bei den Pharisäern. Sie waren hochmütig, denen hat er widerstanden. Sie waren stolz, sie können es besser. Und so sollten wir nicht sein. Auch wenn du ganz oben bist und wenn jeder, den du die Hand auflegst, geheilt wirst und du hochgejubelt wirst, vergiss nie, von wem es kommt. Es kommt nicht von dir. Genau. Deswegen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, immer Gott die Ehre zu geben. Ja, nicht nur mit Worten, sondern auch in der inneren Haltung. Also man kann es immer sagen, oh, Gott ist die Ehre, und innerlich hast du gar nicht die Haltung. Es ist wirklich vom Herzen heraus. Ja. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist auch wenn Dienste wachsen, Verantwortung wachsen, dein Verantwortungsbereich wächst, immer Zeit für Gebet halten. Ja, diese Zeit dir nehmen fürs Gebet ist auch, umso mehr, manche machen ja den Fehler und ich habe ihn auch schon gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es funktioniert ja, habe ich mir gedacht, ja da und dann kam das noch und jenes noch und dann war auf einmal ganz wenig Zeit für Gebet. Du fliegst schneller runter, wie du gucken kannst. Ja. Und umso größer deine Verantwortung wird, desto mehr Zeit brauchst du eigentlich im Gebet. Ja, wir dürfen weiterhin Ratschläge annehmen. Auch regelmäßig sollten wir immer wieder zurückblicken. Was hat Gott getan? Ja, was hätte ich alleine nie geschafft? Oder ja, ich denke mir ab und zu zurück, auch nur in Kleinigkeiten, bei Wochen, zum Beispiel ein, zwei Wochen zurück, wo stressig waren, denke ich mir, ich weiß gar nicht, wie ich es geschafft habe, überhaupt da durchzukommen. Aber mir geht's gut. Mir geht's gut. Also kommt nicht aus mir, kommt vom Herrn. Und auch immer wieder offen bleiben für Korrekturen. Und Gott spricht durch Menschen, Gott spricht durch alles Mögliche, durch Situationen, durch alles Mögliche. Auch da offen bleiben und nicht verschließen und denken, mir kann eh keiner mehr was. Ja. Genau. Schlüssel 5. Vision lebendig halten. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Am Anfang kommst du in deine Vision rein, in dein Ding und du brennst mit Feuer und ja, und das machen wir jetzt und das tun wir jetzt und dann bist du so mittendrin, ich weiß nicht wie lange, vielleicht mal ein paar Monate, ein Jahr oder zwei und dann verblasst das Feuer langsam mal so. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gekannt habt oder schon mal erlebt habt, aber du hast nicht mehr das Feuer der ersten Stunde vielleicht in dir. Und da ist es wichtig, halt dir die Vision immer wieder vor Augen. Ja, was Gott dir gezeigt hat. Am besten, du schreibst deine Vision einfach mal auf, deine Berufung einfach mal auf den Zettel. Ja, und wenn du merkst, dein Feuer verblasst und da hat sich irgendwie was eingeschlichen, dann holst dir wieder raus und schaust dir an, geh ins Gebet und sag, Heiliger Geist, ja, füll mich da wieder mit diesem Feuer, füll mich da wieder mit dem Ganzen und dann geht's wieder weiter. Ja, es kann mal durch Umstände oder durch irgendwie, ja, wenn der Teufel irgendwie was reinbringt oder was auch immer, Ablenkungen, kann es sein, was ich auch ganz am Anfang gesagt habe, dass vielleicht das Feuer mal ein bisschen zurückgeht. Aber Gott möchte dein Brennen. Gott braucht dein Brennen, weil nur mit diesem Brennen kommst du vorwärts. Weißt du, wenn du das jeden Tag vor Augen hast, wenn du da dafür brennst, dann ist deine innere Haltung schon, dann wirst du automatisch dahin gesteuert. Wenn du so laut, dann läufst du halt so, ne? Also funktioniert halt dann nicht mehr so richtig. Deswegen auch da halte die Vision, deine Berufung ständig am Leben. Schau sie dir immer wieder an. Beschäftige dich da damit. Führ sie aus, ja. Ja, und guck sie dir, wie gesagt, immer mal wieder an. Halte dran fest, was Gott dir versprochen hat, vielleicht mal im Gebet oder wenn du eine Vision hattest oder irgendwas. Schreib sie auf, schau sie immer wieder an. Bleib einfach da dran. Bleib da dran. Und du wirst immer weitergehen dann, weil du hast ein Ziel vor Augen und dieses Ziel, das ja, mit Gott zusammen, mit dem Heiligen Geist, das führt dich genau da drauf hin. Genau, dann Lernbereitschaft und nochmal Demut vor dem Wort. Also das heißt, was meine ich da damit? Wir sollten nicht aufhören, im Wort Gottes zu lesen, nicht aufhören zu lernen. Ja, wenn du sagst, hey, ich bin schon gut genug, ich brauche nicht mehr lernen, vergiss es. Vergiss es. Ja? Wenn jemand sagt, hey, was weiß ich, ich muss nicht in den Gottesdienst, ich muss die Predigt nicht hören oder irgendwie, ich weiß das eh schon alles, du kommst nicht mehr weiter. Es stockt. Es fängt irgendwann an zu stocken, ohne dass du es merkst. Es ist so. Und es ist auch ein bisschen Stolz dabei. Ja, also so ein klein bisschen Stolz ist da schon dabei. Und da, also jetzt nicht mehr, aber früher war das auch bei mir so. Also ich gebe das offen zu. Da habe ich gedacht, ja, jetzt reden die schon wieder über das Thema. Ich kenne das Thema in- und auswendig. Ey, was bin ich? Warum bin ich hier überhaupt? Da brauche ich doch gar nicht hingehen. Aber ganz ehrlich, du kriegst immer wieder einen neuen Schub. Und wenn du es schon 5-mal gehört hast, dann hörst du ein 6. Mal an und es wird trotzdem was in dir bewirken. Weißt du, die Wahrheit Gottes, das Wort Gottes rutscht immer weiter rein. Immer mehr und mehr und mehr. Umso öfters wir das Wort hören, desto mehr werden wir verwandelt. Wenn du das Wort nur einmal hörst und denkst, du hast verstanden, ja, vielleicht hast du es verstanden vom Wissen her, aber es ist nicht da unten. Es ist nicht da, wo es hingehört. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ohne Zweifel, ohne alles, dann ist es unten angekommen. Aber das braucht. Das braucht. Ja. In Sprüche 12, Vers 1 heißt es, wer dazulernen will, lässt sich gerne belehren. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Steht da. Habe ich nicht gesagt, steht da. Ja, genau. Und auch da, umso länger du im Dienst bist, umso mehr Predigten du schon gehört hast, umso mehr du schon da erfahren hast, desto, je nachdem, desto mehr kann dir auch der Teufel mal sagen, hey, das hast du doch gar nicht mehr notwendig, komm, was soll das? Nochmal das gleiche Thema schon wieder, vergiss es. Aber es ist wichtig, es ist wichtig. Gut, sei einfach da offen und block nicht ab in dem Ganzen, sondern wie gesagt, sei da offen, setz es regelmäßig auch um und setz dich auch guter Lehre aus. Auch das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also setz dich nicht allem aus, was auf YouTube oder irgendwo du hörst. Und auch wenn ich es jetzt, wir sind ja in der Schule, deswegen, das wird ja jetzt hier nicht ganz öffentlich ausgestrahlt, auch nicht jede Gemeinde ist gut für dich. Wirklich nicht. Ich habe so viel erlebt in Gemeinden, du brauchst die richtige Lehre. Nur das katapultiert dich nach oben. Es gibt Wort Gottes, Anführungszeichen Wort Gottes, das zieht dich nach unten. Und wenn du merkst, dass dich Wort Gottes nach unten zieht, dann ist es nicht von Gott, also vom Geist. Dann ist ein anderer Geist darunter. Dann wird es anders ausgelegt und anders gemacht. Und deswegen... Es gibt ganz viele Gemeinden, ja, und jeder fühlt sich auch in einer anderen Gemeinde wohl und das ist auch super, weil Gott ist vielfältig und Gott hat deswegen ja auch viele Gemeinden auf dieser Welt. Aber guck danach, wo du dich wohlfühlst und wo du aufgebaut wirst und nicht, wo es runtergeht. Ja, das ist bei Gemeinden. Deswegen, du bist hier in der Schule, du bist schon mal richtig. Also, sonst wärst du nicht hier. Also, ich glaube nicht, dass du hier wärst, wenn du dich unwohl fühlen würdest. Und deswegen bin ich einfach auch hier. Ich bin hierher gekommen, nicht nur, weil Gott gesagt hat, da ist dein Platz, wo ich hier war, sondern mich hat das so fasziniert, dass ich hier reingekommen bin und mir ging es damals nicht so gut und ich positiv wieder rausgegangen bin. Positiver, wie ich reingegangen bin, bin ich rausgegangen. Es war eine Auferbauung da, es war der Geist da, es war eine Berührung da. Und da, ey, ohne das, ich wüsste nicht, wie ich es jemals geschafft hätte. Du brauchst diese Auferbauung. Genau, und der letzte Punkt ist Geduld und langer Atem. Es ist ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz selten, ganz, ganz, also ganz selten, dass du gleich übermorgen in deiner Berufung komplett drinstehst und, wenn jetzt nochmal Reinhard Bonnke nehme, vor Millionen von Menschen predigst. Kann mal passieren, ja, Gott, für Gott ist alles möglich, aber die meisten Berufungen brauchen Jahre und nicht Tage oder Monate. Und auch da möchte ich dich ermutigen, nicht vorher aufzugeben. Ja, viele geben vorher auf, bevor wirklich der Durchbruch auch sichtbar ist in ihrem Leben. Du magst sagen, ja, ich bin schon, was weiß ich, ich mache dies, gehe in meiner Berufung schon 5 oder 10 Jahre und es ist immer noch nicht so richtig sichtbar. Der große Erfolg, in Anführungszeichen. Geh weiter. Geh weiter. Hör auf das, was in dir ist. Gott hat dir das Wollen reingelegt. Hör nicht auf. Ja, hör nicht auf. Hätte Reinhard Bonnke aufgegeben, weil er mal vor 70 Menschen gepredigt hat oder missioniert hat, dann wäre nichts passiert. Dann wären die anderen 70 Millionen verloren gegangen. Du weißt, ja, wenn du es in deinem Herzen hast, irgendwas, und wenn du, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit Afrika, wenn du in deinem Herzen hast, dass du nach Afrika gehen sollst und da Menschen bekehren sollst, bloß weil du noch nicht in Afrika bist und die letzten 10 Jahre nicht in Afrika gelandet bist, heißt es nicht, dass es nie stattfinden wird. Maria Brehan war, wie alt war sie? 66, als sie da hinging. Ich meine, es ist nie zu spät. Gott hat schon seinen Plan, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Deswegen, Geduld ist wichtig, auch in der Berufung. In Hebräer 12, Vers 1 heißt es, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Ausdauer. Es ist ganz wichtig, egal wie es gerade ausschaut, du gehst weiter. Du gehst weiter. Abraham wartete auf seinen versprochenen Sohn. Wie alt war er? 100. Sarah war genauso alt, glaube ich. 90. Okay, die war noch 10 Jahre jünger. Hat es aber auch nicht mehr viel besser gemacht. Ja, weiß auch nicht, wie die das überhaupt gemacht haben. Aber Gott, es ist Gott. Bei Gott gibt es kein zu spät. Es gibt kein zu spät bei Gott. Deswegen geh weiter voller Geduld, aber auch keine Passivität. Ja, ich warte jetzt halt nochmal 20 Jahre, das mache ich jetzt erstmal was anderes. Ja, nein, du gehst Schritte vorwärts. Du gehst weiter geführt vom Heiligen Geist. Das, was in dir drin ist, gehst du Schritt für Schritt weiter. Wir üben uns im Wort Gottes. Wir bleiben demütig. Wir gehen ins Gebet regelmäßig, ja, und lassen uns vom Heiligen Geist führen. Und Gott hat deinen großen Moment im Leben, ja, wo du sagst, genau, jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich am Ziel. Wenn du die Schritte weitergehst, wirst du dein Ziel erreichen. Amen. Und da beten wir jetzt noch kurz zum Schluss. Deswegen steht ganz kurz auf. Karabashikarababa Sandra Baba Shikoro Bohoribis Yendara Rababasha. Oh Herr, ich danke dir, dass jeder von uns eine Berufung hat. Ich danke dir, dass du einen Plan für jeden von uns hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass auch das Ziel schon feststeht, wo wir reingehen können und sagen können, ja Herr, das Ziel, was du hattest in meinem Leben, das ist erreicht. Und ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, der am Livestream ist oder der es auch nachhört, Herr. Ich danke dir, Herr, für neues Feuer, da weiterzugehen, Herr. Wenn da irgendwas reingekommen ist, ja, sage ich weg in Jesu Namen und wir gehen weiter mit dem neuen Feuer. Wir geben nicht nach, Herr. Wir gehen voller Demut weiter, Herr. Und wir brauchen dich und wir laden dich da auch neu ein. Komm neu, Herr, in unsere Berufung rein. Komm mit dem neuen Feuer hinein. Zeig uns weiter, wo es lang geht, Herr. Und mit dir, Herr, ist jede Mauer, können wir jede Mauer drüber hüpfen, können wir jeden Berg wegsprengen, was auch immer, weil du uns vorausgehst, Herr. Und so gehen wir wirklich mutig voran in dem Plan, den du für uns hast. Danke, Jesus. Amen. Ach so. 8 Minuten. 7 ab jetzt.